Der Herdglitsch, nee, der Geisterreiter. Eines Tages hatten Bergleute aus Breunsdorf ihre Tagesschicht von 5 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags in einer Grube des Freiberger Reviers verfahren und sie marschierten zu Fuß nach Hause. Unweit der späteren Bahnstation Kleinwaltersdorf lag damals die Strutenschenke, benannt nach dem mit Erlensträuchern durchsetzten Wiesen. Mancher vorbeikommende Fuhrmann kehrte in diesen Wirtshause ein. Auch die Bergleute aus Breunsdorf, die sich bei neigender Sonne kurz zuvor an den Wegkreuzungen von ihren Kameraden aus Langhennersdorf getrennt hatten, gingen in dieses Wirtshaus. Beim Kartenspiel verging die Zeit. Korn und Kümmel schmeckten. Erst zu später Stunde brachen die Zeche auf. Am Wege Vaterwald vernahmen sie plötzlich Hufschlag. Als sie sich umdrehten, sahen sie einen Geisterschimmel auf sich zukommen. Auf demselben sahen sie einen unheimlichen Reiter ohne Kopf. Der Philipp ohne Kopf, schrien die Bergleute. Einer von ihnen warf sich auf den Boden, um nicht umgeritten zu werden. Aber mit mächtigen Sätzen sprang der Schimmel über sie hinweg. Im Nu war der Spuk im Wald verschwunden. Ja. Für die Insider. Das nenne ich mal ein Headglitch. MW3.